was morgen ist, wohin der Wind uns weht. Ein Trost, dass auch das größte Leid im Lauf der Zeit vergeht. Vielleicht bist du bald fern von mir, allein im fremden Land. Doch was auch kommt, ich halt zu dir, darauf gebe ich dir meine Hand. Wer weiß von uns, was morgen ist, wohin der Wind uns weht. Drum nutzt die Zeit, denn heut ist heut und morgen ist vielleicht zu spät. Komm, lasst uns nicht mehr daran denken, was dir und mir das Herz beschwert. Dem Augenblick wollen wir uns schenken, dem Augenblick, der uns gehört. Komm, lasst uns einmal ganz vergessen, wie oft wir mit Qualen das Glück, das wir noch heute besessen, schon morgen bezahlen. Denn hoffen wir auch noch so viel, das Leben treibt mit uns sein Spiel. Wir sind doch an der Zukunft dran, nur ein kleines Körnchen Sand. Wer weiß von uns, was morgen ist, wohin der Wind uns weht. Ein Trost, dass auch das größte Leid im Lauf der Zeit vergeht. Vielleicht bist du bald fern von mir, allein im fremden Land. Doch was auch kommt, ich halt zu dir, darauf gebe ich dir meine Hand. Wer weiß von uns, was morgen ist, wohin der Wind uns weht. Drum hör auf mich und nutz die Zeit und sag dir glücklich, heut ist heut.